angekündigt haben, möchte ich natürlich auch ein bisschen in die Zukunft auch nochmal schauen. Ihr beide kämpft für euch, für eure Geschichte, aber auch für die Zukunft, die ihr habt. Wie sieht die Zukunft aus? Was würdest du dir wünschen? Und wo siehst du Hindernisse, die wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft insgesamt überwinden müssten? Sieht strahlend aus. Also in meiner Perspektive, was mich angeht, ich werde niemals aufgeben, was ich noch nie gemacht habe, über meine Geschichte zu reden, was die Jesiden erlebt haben und durchgemacht haben. Und nicht nur die Jesiden, wir müssen einfach die Menschen dazu bringen, einfach zu verstehen, wie Zusammenhalt ist, was wir dadurch gewinnen können und dass wir einfach, ist es eigentlich ganz einfach, wenn wir uns einfach mal in die Augen gucken und sagen, ja, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und wir können zusammenleben und das war's. Wir müssen uns nicht alle lieben, aber wir müssen auch uns nicht hassen. Ich kann auch nicht alle Menschen lieben, aber möchte ich auch nicht. Ich kann auch nicht, aber ich akzeptiere die. Wenn die vorbeigehen, dann sage ich Hallo und das war's. Also man muss nicht alles für einander tun. Einfach als Mensch, du bist ein Mensch, der da sitzt, ich nehme dich wahr und das war's von mich. In Ruhe lassen. Und für die Zukunft wünsche ich mir, besonders bei den Jesiden, die müde geworden sind, sich darüber zu äußern, obwohl nicht so viel geändert wird. Also wir sind motiviert, wir sind in der Hoffnung, dass vieles sich ändert, aber es dauert einfach bei uns viel, weil es hat gedauert, es ist jetzt seit tausenden Jahren der Zustand von den Jesiden, es ist verschlimmert worden. Deswegen muss man auch manchmal zugeben, dass man ab und zu hoffnungslos wird, aber ich habe auch schon mal geschrieben, ich bin froh, dass ich Hoffnung in der Seele habe und nicht auf Papier geschrieben habe. Und wir sind in voller Hoffnung, dass sich was ändert und dass wir zusammen was machen können und zusammenhalten und dass wir nicht müde werden und unsere Motivation verlieren, dass wir gemeinsam für unsere Geschichte, für die Menschlichkeit kämpfen. Wunderbar, vielen Dank. Die Hoffnung, die nicht auf Papier geschrieben steht, sondern die in dir ist. Das hatte ich in einem Unterricht geschrieben. Ich hatte ja geschrieben, das wird alles eine bittere Erinnerung sein und das wird alles vorbeigehen. Aber ich hatte meinen Zettel zusammengefaltet und auf den Tisch gelassen. Und der Lehrer hat gesagt, ja, jetzt dürft ihr nach Hause. Dann habe ich direkt meine Tasche genommen und nach Hause gerannt. Und als ich aus der Klasse kam, habe ich gemerkt, dass ich meinen Zettel auf den Tisch vergessen habe. Und dann habe ich mir gesagt, du hast doch deine Hoffnung nicht nur auf Papier, sondern in deiner Seele. Wir wollen davon Zukunft reden, natürlich auch an dich die Frage. Jetzt nochmal zusammenfassen, all was du dir hast und auch die Pläne, die du hast. Wie sieht die Zukunft für dich aus?